jede Blatt ist nur die Illusion der Gedanke, meine Träume, das weiß ich schon. Doch von mir wird noch immer dieses kleine Licht. Und ich warte auf dich, bis du wieder bei mir bist. Und ich warte auf dich, ja, ich warte. Ich warte auf dich, ja, ich warte. Ich warte auf dich, ich warte auf dich, bis du wieder bei mir bist. Vielleicht ist ein kleines Grüßen die Kosten, doch kann dich der Monat auf dein Leben kosten. Die Wand, sie kam mir und riss dich in Form, nahm dich mit, ich war machtlos an einen anderen Ort. Ein Leben, das endet, der Schmerz, er bleibt direkt mit nachtschwarzer Tinte. Heute mein Brief. Und ich warte auf dich und ich warte auf dich und ich warte auf dich, ich warte auf dich, bis du wieder bei mir bist. Der Juli war eins, erzählte 7 Tage und schon wieder brachte mich das Leben in die Lage. Der Zweifel erhält mich in seinen Händen, muss denn alles, was man mag, auf diese Weise, der Verstand begreift nicht die Lücke, die da ist. Und ich warte auf dich, bis du wieder bei mir bist. Und ich warte auf dich und ich warte.